haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der unsichtbare Schatz. Schrottplätze sind eine trostlose Angelegenheit. Die Wagen stehen wie aufgebaute Leichen, Reihe an Reihe, ausgenommen und auf das endgültige Schicksal wartend, das da lautet, zermalmt und flach gepresst. Die Menschen verdrängen den Tod. Deshalb verdrängen sie auch Unfallautos. Niemand kauft einen Unfallwagen, egal ob er wieder hergerichtet werden kann oder nicht. Es ist, als ob der Wagen einen tödlichen Fluch auf sich geladen hätte. Deshalb landen all die zerstörten Wagen hier bei Ihnen. Wer zu uns kommt, will entweder noch einmal Abschied nehmen oder er sucht Ersatzteile. Die Leute wollen hier Abschied nehmen von ihrem Wagen? Es gibt welche, die im Rollstuhl vorbeikommen, nachdem sie einen schweren Unfall hatten mit Totalschaden. Die Menschen haben ein inniges Verhältnis zu ihrem Wagen. Nicht nur Männer, nein, nein, auch Frauen trauern um ihren zerbeulten Kleinwagen. Und Ihnen sind einige dieser Kleinwagen abhanden gekommen. So ist es. Der Dieb muss mehrmals in der Nacht vorgefahren sein. Das Gelände ist zwar mit einem Zaun abgesichert, aber Hunde habe ich keine mehr. Man weiß ja nie, wann Hunde generell verboten werden, weil sie ab und zu jemanden beißen. Autos werden auch nicht generell verboten, nur weil sie ab und zu jemanden ins Jenseits befördern. So ist es. Aber die meisten Unfälle geschehen durch menschliches Versagen. Alkohol, Drogen, Rasen. Macht es überhaupt einen Sinn, Unfallwagen zu klauen? Das ist doch mehr oder weniger nur Schrott, den man mit nach Hause nimmt, oder? So ist das. Aber für jemand, der neu ins Geschäft einsteigen möchte, können auch ein paar Schrottautos ein Anfangskapital sein. Sie haben einen Verdacht. Allerdings. Einer meiner früheren Angestellten, ein junger, wilder Typ, sagte mir eines Tages, Chef, ich mache mich jetzt selbstständig. Hat alles liegen gelassen, ist gegangen. Das ist jetzt einen Monat her. Er kennt sich auf dem Gelände aus und er besitzt einen Abschleppwagen. Ja, das ist unabdingbar, denn von alleine fährt hier keiner. Das sehe ich. Was bringt ein ausgeschlachtetes Auto? Viel Arbeit und wenig Verdienst. Manchmal aber kriege ich einen Oldtimer oder sonst ein rares Modell. Ich habe eine Warteliste von Leuten, die nach ganz bestimmten Ersatzteilen suchen. Das sind teilweise seltsame Dinge. Wie ein Original-Radiogerät aus einem bestimmten Wagen aus den 70er Jahren. Und der Rest ist nichts wert? Doch, doch. Es gibt eine Menge, das wiederverwertet werden kann. Wenn man es im großen Stil macht wie wir, dann rentiert es schon. Weshalb zeigen Sie Ihren ehemaligen Mitarbeiter nicht einfach an? Er ist vorbestraft und hat 3 Jahre Bewährung gekriegt. Wenn er jetzt eine Anzeige am Hals hat, muss er in den Knast. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass bei mir geklaut wird. Ich möchte dem Kerl eine Lektion erteilen. Das ist mir das Geld wert. Oder möchten Sie lieber Ersatzteile als Honorar? Haben Sie auch Hüftgelenke und Zähne im Sortiment? Sie dürfen sich gerne ein wenig umsehen. Die Wagen hier sind alle schon ausgeschlachtet. Nein, nein. Nur ein Teil davon. Zuallererst machen wir einen Check und suchen nach persönlichen Dingen. Oft hat es bereits die Polizei und die Versicherung erledigt. Aber manchmal finden wir noch Ringe oder sonst etwas Persönliches. Das wird aufgeschrieben und zur Seite gelegt. Selbst einen Goldbarren würden wir nicht behalten. Haben Sie denn schon mal was Wertvolles gefunden? Drogen. An allen möglichen und unmöglichen Orten wird sofort der Polizei gemeldet. Nehmt Ihr ehemaliger Mitarbeiter Drogen? Er kifft. Das tun heute fast alle. Aber er hätte die ganze Nacht in dem Wagen hier nach Stoff suchen können. Stattdessen fährt er mehrmals vor und lädt schrottreife Wagen auf und fährt wieder weg. Entweder will er mir eins auswischen, oder er will tatsächlich ein eigenes Geschäft eröffnen. Und was genau erwarten Sie von mir? Spüren Sie ihn auf, reden Sie mit ihm, machen Sie ihm klar, dass es so nicht geht. Und ich erwarte, dass er mich entschädigt. Eine Woche Gratisarbeit, das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Mein neuer Klient hatte sich darauf spezialisiert, Unfallwagen auszunehmen und zu entsorgen. Offenbar lohnte sich das. Er zeigte auf all die Wagen, die noch darauf warteten, auseinandergenommen zu werden. Ich erklärte ihm, dass in diesem Land niemand gezwungen werden könne, ohne Lohn zu arbeiten. Er brummte nur etwas Unverständliches und drückte mir ein paar Banknoten in die Hand. Am Nachmittag besuchte ich den ehemaligen Mitarbeiter an seinem Wohnort. Doch außer einer aufgebrachten Frau fand ich niemand vor. Haben Sie all die Schrotthaufen im Innenhof abgestellt? Sehe ich wie ein Schrotthändler aus. Gleich kommen Interessenten und schauen sich eine Wohnung an. Ich kann den Schrott nicht gebrauchen, weg damit aber sofort. Sie verwalten dieses Mietshaus. So ist es. Sind Sie an einer Wohnung interessiert? Ja, dritter Stock rechts. Oh, die Wohnung ist vermietet. Oh. Allerdings dürfte es bald zu einer Räumungsklage kommen. So. Der junge Mann ist mit 5 Mieten im Rückstand. Vielleicht wollte er Ihnen die Autos als Anzahlung hinstellen. Was, der Schrott ist von ihm? Mhm. Das ist ein weiterer Kündigungsgrund. Werden Sie als Zeuge vor dem Richter aussagen? Nur, wenn ich Sie danach heiraten darf. Ja, ich bin aber schon verheiratet. Dann habe ich noch einmal Glück gehabt. Sind Sie einer dieser Männer, die Schwierigkeiten mit berufstätigen Frauen haben? Nur wenn die Frauen eine Uniform tragen. Ich werde jetzt die Polizei anrufen. Tun Sie das, tun Sie das. Die Polizei freut sich über jeden Anruf. Toll gemacht, Frau Sierner. Endlich etwas Kunst im Innenhof. Bitte? Na, diese Skulptur, eine wunderbare Arbeit über die Vergänglichkeit und das Leid. Sie meinen die Schrottautos? Ja, grüßen Sie den Künstler von mir. Ganz ja, tolle Arbeit. Ja, auf Wiedersehen, Herr. Huch, so habe ich das gar noch nicht betrachtet. Des einen Schrott ist des anderen Kunst und umgekehrt, das war schon immer so. Soll ich den Schrott einfach liegen lassen? Glauben Sie, dass ich bei der Stadt Geld aus dem Kulturfonds kriege? Oh, vielleicht sollte ich auch das Lokalfernsehen benachrichtigen. Ja, glauben Sie, dass Kunst im Innenhof das Haus derart aufwertet, dass man höhere Mieten verlangen kann? Die Gier bemächtigte sich ihrer und in Gedanken summierte sie bereits die Mehreinnahmen. Ich verabschiedete mich und fuhr zum Polizeipräsidium. An den Wänden hingen ausgefüllte und eingerahmte Kreuzworträtsel. Voller Stolz zeigte mir der staubigste Beamte der Stadt seinen geheimen Schatz. Dieses Kreuzworträtsel habe ich an der 2. internationalen Kreuzworträtsellösende Polizistenkonferenz gelöst. Ich habe den 3. Preis gewonnen. Eine abgebrochene Messerspitze aus dem Kriminaltechnischen Museum. Damit wurde angeblich ein Attentat auf einen polnischen Offizier im letzten Jahrhundert verübt. Das ist zweifellos bemerkenswert. Was aber ist mit den Kriminellen in der Stadt? Haben die wieder freien Ausgang? Uns wurde vor einer Stunde ein Leichenfund gemeldet. Sobald feststeht, dass es sich um einen Mord handeln könnte, erklingt ein Signal und ich fahre los. Dann können Sie mir vorher eine Auskunft geben. Aber sicher, Maloney. Haben Sie endlich damit begonnen, Kreuzworträtsel zu lösen? Nach welchem griechischen Gott suchen Sie? Michael Franz. Ich möchte wissen, weshalb er vorbestraft ist. Franz Michael. Umgekehrt. Das ist richtig. Wir haben ihn umgekehrt aufgefunden, auf dem Bauch. Michael Franz ist tot. So ist es. Er wurde ermordet? Sieht ganz danach aus. Möchten Sie mitkommen? Der Tote lag auf einem Rastplatz direkt an der Autobahn. Es war einer der schmutzigen Plätze mit einem alten, baufälligen Klo und überall lagen Abfälle herum. Michael Franz lag in einem Gebüsch. Üble Sache, Maloney. Das Messer steckte in seinem Bauch. Jemand hat ihn da drüben bei den Parkbänken niedergestochen und ihn anschließend ins Gebüsch gezerrt. Wann wurde er gefunden? Heute Morgen früh. Wahrscheinlich geschah die Tat mitten in der Nacht. Ist das da vorne sein Abschleppwagen? Das kann schon sein. Er trug einen Autoschlüssel auf sich. Was wissen Sie über den Mann, Maloney? Er hat in der Nacht, als er ermordet wurde, ein paar Schrottautos gestohlen. Schrottautos? Ja. Weshalb klaut jemand Schrottautos, wenn so viele neue Wagen unbeaufsichtigt herumstehen? Diese Frage konnte ich ihm nicht schlüssig beantworten. Offenbar steckte mehr dahinter als nur ein wenig Blech. Ich sah mich ein wenig auf dem Rastplatz um und rief danach meinen Klienten an. Es wurde Abend, bis mein Klient Zeit fand, den Rastplatz aufzusuchen, auf dem sein ehemaliger Mitarbeiter ermordet worden war. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, unterhielt ich mich mit ankommenden Fahrzeughaltern und traf auf eine Frau, die in der Nacht bereits einmal da gewesen war und sich an eine interessante Begebenheit erinnerte. Meine Blasenentzündung bringt mich beinahe um den Verstand. Ich muss jeden Rastplatz ausnutzen. Sie könnten auch zu Hause bleiben und die Entzündung auskurieren. Ja, und wer finanziert mir das, hm? Ich mache Kurierfahrten, meistens nachts, quer durch die ganze Schweiz bis nach Süddeutschland. Einen Arbeitsausfall kann ich mir nicht leisten. Nein. Und gestern Nacht waren Sie ebenfalls hier auf dem Rastplatz. Ja, und da stand dieser Abschleppwagen mit dem Unfallauto. Sah grauenhaft aus. Der Fahrer hat den Crash garantiert nicht überlebt. Sahen Sie den Fahrer des Abschleppwagens? Ja, der stand neben dem Wagen zusammen mit einem anderen Mann. Sie schienen sich über den Unfallwagen zu unterhalten. Daneben stand übrigens noch ein Abschleppwagen, aber der war leer. Wie sah der andere Mann aus? Fremd. Ich glaube, es war ein Asiate. Hörten Sie die beiden miteinander sprechen? Also, jetzt hören Sie mal gut zu. Ich belausche niemanden. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Und Sie haben sich auf Englisch unterhalten. Englisch verstehe ich nicht. Aber Sie sind sich sicher, dass es Englisch war? Der eine sagte fast immer nur yes und nickte, während der andere sprach. Sehr leise. Wie gesagt, ich habe nichts verstanden. Um welche Zeit war das? So, um wir etwa? Hilft Ihnen das weiter? Wir wissen jetzt immerhin, dass der Mann um 3 Uhr noch gelebt hat. Oh, der Mann ist tot? Ermordet, hier auf dem Rastplatz. Oh, ach du meine Güte. Es geht wieder los. Ich muss dringend auf die Toilette. Und das tat sie dann auch. Mein Klient fuhr mit einem Wagen vor, der so aussah, als hätte er ihn notdürftig zusammengeflickt. Vielleicht gehörte das aber auch zum Berufsstolz eines Schrotthändlers. Hier wurde er ermordet? Ich kann es nicht fassen. Weshalb machen junge Menschen bloß solch einen Blödsinn? Es ging offenbar um ein Geschäft. Irgendetwas an dem Schrottwagen muss wertvoll genug sein, um dafür zu morden. Das geht mir nicht in den Kopf. Wir durchsuchen die Wagen gründlich nach Wertgegenständen und Waffen und Drogen und was auch immer. Da war nichts. Vielleicht etwas, das nicht auf den ersten Blick wertvoll erscheint. Da war nichts. Wir sollten uns die anderen gestohlenen Schrottkisten genauer anschauen. Meinetwegen. Dann kann ich sie auch gleich wieder abschleppen. Die gehören doch immer noch mir, oder? Sind die ehemaligen Besitzer der Wagen bei Ihnen registriert? Nein, aber das ließe sich anhand der Seriennummer vermutlich eruieren. Glauben Sie, dass ein ehemaliger Besitzer dahinter steckt? Oder ein Bekannter eines Besitzers, der genau weiß, was an dem Wagen wertvoll ist? Aber das ergibt keinen Sinn. Wenn jemand kommt und einen der Schrottwagen kaufen will, nur zu. Ich liefere manchmal an Filmproduzenten Autos für Unfallszenen. Das kostet nicht die Welt. Wozu also den Wagen stehlen? Ihr ehemaliger Mitarbeiter versprach sich davon offenbar ein sehr gutes Geschäft. Wenn es ein seltener Wagen wäre, aber von denen gibt es allein auf meinem Schrottplatz über ein Dutzend. Das ist eines der meistverkauften Modelle der Schweiz. Ich sah mich noch einmal ein wenig um und danach fuhren wir zurück in die Stadt, zum Wohnort des Mordopfers. Die Schrottwagen standen noch immer im Hinterhof und jemand hatte sie mit einem Schild versehen. Vorsicht, Kunst! Sind Sie auch hier, um Alex zu gedenken? Sie kannten ihn. Wir wollten gemeinsam eine Tuning-Werkstatt eröffnen. Ist das etwas Japanisches? Autotuning wird immer populärer. Das sind Werkstätten, die aus einem 0815-Auto ein Unikat machen. Oder Ihren Kleinwagen zu einer Rakete aufmotzen. Ich bin Automechaniker und ein begeisterter Bastler. Alex wollte uns das Startkapital besorgen. Indem er auf meinem Schrottplatz Autos klaut? Er hat die Wagen gestohlen? Sie wussten nichts von seinen dubiosen Geschäften. Er hat gesagt, es sei vollkommen legal. Ein gutes Geschäft. Er müsse nur schauen, dass ihm keiner zuvorkommt. Fällt Ihnen bei den Wagen, die hier stehen, nichts auf? Japaner. Gute Autos. Aber ein bisschen langweilig. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Es ist das gleiche Modell. Und die gleiche Farbe. Er hat aber nur einen Wagen zum Rastplatz gebracht. Das könnte heißen, dass er sich nicht sicher war, welcher der 3 Wagen der richtige war. Die haben beide einen Totalschaden und sind nichts wert. Der dritte hatte auch einen Totalschaden, aber ich sehe sonst keinen Zusammenhang. Weshalb sollte ein Asiate einen Mann ermorden, um an eines der Autos zu kommen? Soll ich die Wagen entsorgen? Ich würde es gratis tun. Das wäre mir völlig neu, dass ein Schrottauto einen Sammlerwert hat. Aber solange nicht geklärt ist, weshalb er die Autos klaute, gebe ich sie nicht weg. Wir rätselten noch eine Weile, ehe ich genug hatte und in mein Büro fuhr. Am nächsten Morgen rätselten die Zeitungen ebenfalls über den Mord auf dem Rastplatz. Und bei der Polizei wurde sowieso gerne gerätselt. Privatdetektiv mit 7 Buchstaben. 7-mal dürfen Sie raten. Was haben Sie den Leuten bezahlt, damit Sie Ihren Namen in das Rätsel einbauen, Maloney? Ihr Name steht auch regelmäßig in Kreuzworträtseln. Schwere Nöter mit ein paar Buchstaben. Ich werde dieser Redaktion schreiben. Falls sie weiterhin drittklassige Privatdetektive in ihre Rätsel einbaut, werde ich diese Zeitschrift in Zukunft boykottieren. Im Boykottieren haben Sie Übung. Seit Jahren boykottieren Sie die Ermittlung bei Mordfällen. Das stimmt nicht, Maloney. Wir haben eine heiße Spur. Tatsächlich! Haben Sie ein Streichholz gefunden? Ein Foto. Der Tote trug es auf sich. Eine Unfallszene. Mit einem Wagen des Typs, der auf dem Schrottplatz gestohlen wurde. Und was sagt uns das? Der Täter wollte den Unfall nachstellen. Und deshalb hat man den Lieferanten ermordet. Vielleicht wollte er einen Mord vertuschen. Jemand wird ermordet, um einen Mord zu vertuschen? Na, das wird ja immer besser. Einmal angenommen, dieser Autounfall auf dem Foto war gar kein Unfall, sondern ein Mord. Und der Mann vom Schrottplatz ist dahinter gekommen und wollte den Mörder erpressen. Das klingt abenteuerlich. Die Spurensicherung hat ergeben, dass am Tatort ein Wagen von einem Abschleppwagen auf den anderen verfrachtet wurde. Wir sind daran, die Reifenspuren auszuwerten. Wir haben auch DNA sichergestellt. Einen Kaugummi. Einen Kaugummi? So ist es. Wir haben uns erkundigt. Das Opfer kaute keine Gummis. Der Kaugummi wurde auf der Ladefläche des Abschleppwagens gefunden. Ergo muss es vom Täter stammen. Ergo ist übrigens ein tolles Wort. Es heißt so viel wie also, klingt aber gebildeter. Dann ist ein Ergometer ein Alsometer. Solche Worte sollten selbstverständlich nur Menschen mit einer minimalen Bildung verwenden. Ergo Polizisten. Er zählte weitere schöne Worte auf, die er dank Kreuzworträtseln auswendig gelernt hatte. Ich sagte ihm, dass man mit schönen Worten keine Mordfälle lösen könne, worauf er sagte, dass er ein Buch gelesen habe. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Abhauen! Am Nachmittag rief ich mein Klient an. Er hatte die Unfallautos wieder abgeholt und war von der Liegenschaftsverwalterin zusammengestaucht worden, weil sie ihren neuen Mietern nun erklären musste, wo das tolle Kunstwerk hingekommen war. Auf dem Schrottplatz hatte er sich die Wagen noch einmal genau angeschaut. An den Wagen ist manipuliert worden. Wie meinen Sie das? Es wurden gezielt Veränderungen angebracht. Sehen Sie nicht? Die Wagen sehen sehr ähnlich aus. Das liegt vermutlich daran, dass es das gleiche Modell ist. Die Wagen sehen aus, als ob sie in ein und denselben Unfall verwickelt waren. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Dieser Dorfknecht, der mit Alex befreundet war, möchte die beiden Wagen kaufen. Dann weiß er vermutlich mehr, als er bis jetzt gesagt hat. Das ist gut möglich. Ich verkaufe die Wagen nicht. Nicht so lange, bis geklärt ist, was an ihnen wertvoll sein könnte. Ich habe doch etwas gefunden, einen Zettel. Hilft Ihnen das? Weiter? Er zeigte mir den Zettel, auf dem drei seltsame Worte standen. Ich konnte nichts damit anfangen. Da er aber ziemlich sicher war, dass es sich um die Schrift des Ermordeten handelte, beschloss ich, eigene Recherchen anzustellen. Diese führten mich in ein Internetcafé. Ich finde es cool, dass sich immer mehr ältere Menschen mit dem Internet vertraut machen. Das finde ich auch cool. Aber ganz so unerfahren bin ich nicht. Ich weiß, dass man heute googelt und dass man beim Googeln auf Informationen stoßen kann. Das hängt natürlich davon ab, wie gut Sie suchen. Ich bin ein Profi. Wonach suchen Sie? Also gut. Julik. Moment. Julik? Ja. Das ist wieder typisch. Ich dachte, Sie suchen eine Information, dabei wollen Sie bloß auf Pornoseiten. Julik ist eine Pornoseite. Wollen Sie mich für blöd verkaufen? Natürlich ist das Porno. So viel Englisch verstehe ich. Das ist aber nicht Englisch. Nicht Englisch? Nein, schauen Sie auf den Zettel. Nur wenn Sie mir nicht dauernd auf den Busen starren. Sie sollten sich hinsetzen, dann ist er nicht mehr auf Augenhöhe. Also gut. Das heißt, ergo gut unter Gebildeten. Keine dummen Sprüche jetzt. Julik Sang. Das ist alles? Mir steht nicht auf dem Zettel. Hoppla. Was ist los? Hat dieser Google schon geantwortet? Das ist ein Name. Julik Sang ist ein Name? Ein Südkoreaner. Einer dieser Spielsüchtigen, die rund um die Uhr online sind. In Südkorea ist das eine richtige Krankheit. Es sind schon mehrere Männer gestorben, weil sie spielten und spielten, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Und dieser Julik Sang ist vor Erschöpfung gestorben? Einen Augenblick. Das ist ein Artikel aus einer deutschen Gamer-Zeitschrift. Nein, der Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Tatsächlich. Das ist phänomenal. Weiß der Herr Google auch, wann und wo es geschehen ist? Da steht nur, bei einem Autounfall in der Schweiz ums Leben gekommen. Moment. Auf dieser Seite hat es ein Foto. Google hat Seiten. Das ist ja wie ein Buch. Sieht schrecklich aus. Muss ein Frontalzusammenstoß gewesen sein, sehen Sie? Tatsächlich erschien jetzt auf dem Bildschirm das Foto eines Unfallautos. Es sah dem gestohlenen Wagen verblüffend ähnlich. Da die meisten Internetseiten über den Südkoreaner auf Englisch oder Koreanisch verfasst waren, dauerte es eine Weile, bis wir ein genaueres Bild des Mannes, des Unfalls und der damit verbundenen Details erhielten. Ich lud die Frau ein, mit aufs Polizeipräsidium zu kommen, was sie erfreut annahm. Werden hier Terroristen gefoltert? Hier wird niemand gefoltert. Wir gehen mit den Menschen human um. Bei uns gilt jeder als schuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Bis seine Unschuld bewiesen ist. Ich dachte immer, es sei umgekehrt. Was will die Frau hier? Ist das eine ihrer bekloppten Klientinnen? Darf er so mit mir reden? Ich glaube nicht. Ich werde das Gespräch auf meinen MP3-Rekorder aufnehmen. Sie nehmen überhaupt nichts auf. Und wenn doch, sind Sie verhaftet. Auf der Stelle. Name, Adresse und in welchem Etablissement gehen Sie Ihrem Gewerbe nach? Sie arbeitet in einem Internetcafé und sie hat für mich den Fall gelöst. Was für ein Fall? Es gibt derzeit keine ungelösten Leichen in Internetcafés. Julik Sang, es geht um seinen Unfallwagen. Dafür bin ich nicht zuständig, Malone. Wegen ihm ist der junge Mann auf der Autobahnraststätte ermordet worden. Julik Sang war in Koreas Online-Spielkreisen eine Kultfigur. Nach seinem Tod wurde sein Computer für viel Geld an einen Fan versteigert. Alles Zubehör. Selbst seine Kleider fanden reißenden Absatz. Nur etwas war noch auf dem Markt, etwas, das einen noch sehr viel größeren Wert hat. Was denn? Vielleicht seine getragenen Unterhosen? Im Internet wird dauernd solcher Schweinkram angeboten. Der Unfallwagen. Er stand unbeachtet auf einem Schrottplatz. Dieser Alex muss sich in der Spielerszene ausgekannt haben und er wusste, dass der Unfallwagen des Südkoreaners auf dem Schrottplatz meines Klienten gelandet war. Und weshalb wurden mehr als ein Wagen gestohlen? Das ergibt doch keinen Sinn. Haben Sie den Kaugummi schon analysiert? Ein Kaugummi mit Mintgeschmack, Maloney. Tolle DNA. Jetzt brauchen wir nur noch den Mann zu finden, der darauf herumgekaut hat. Könnte es nicht auch eine Frau gewesen sein? Genau, Frauen können das nämlich auch. Wir sollten Ihnen DNA entnehmen. Wie bitte? Sie entnehmen mir gar nichts. Das wird ja immer besser. Wo kann ich die Belohnung abholen? Ich habe schließlich mitgeholfen, einen Mord aufzuklären. Es ist keine Belohnung ausgesetzt. Dann soll mich der Kerl hier wenigstens zum Mittagessen einladen. Sie verschlang eine Unmenge und sie redete eine Unmenge. Ich nickte ab und zu und kaute lustlos auf einem ehemaligen Rind herum. Dazu gab es eine Beilage, die gesund aussah und auch so schmeckte. Als sie endlich genug gegessen und geredet hatte, bezahlte ich und ging. Mit einiger Überredungskunst gelang es mir, den Polizisten nachts auf den Schrottplatz zu locken. Herr Dorfknecht war bereits an der Arbeit. Im Namen der Nachtruhestörung, Sie sind verhaftet auf der Stelle. Was soll das? Ich gehe ja schon, aber das Tor war offen. Sie wollten die Unfallautos erneut klauen. Ich? Nein. Ich wollte der Polizei bei den Ermittlungen behilflich sein. Schließlich war Alex mein Freund. Ist das ein Minze-Kaugummi? Ja, wieso? Das erfrischt. Möchten Sie auch einen? Ich hätte gerne Ihren Kaugummi. Den ich im Mund habe? Genau. Das ist aber unappetitlich. Das macht nichts. Ich werde ihn in eine Plastiktüte stecken. Am Tatort wurde ein Kaugummi sichergestellt. Ein Kaugummi? Ja. Gestehen Sie endlich, damit wir alle nach Hause gehen können. Es gab einen Streit. Zwischen Ihnen und Alex? Er rief mich an. Er war begeistert. Der Koreaner hat ihm 50 Riesen bezahlt. Das ist Wahnsinn, sagte ich. Wir trafen uns auf dem Rastplatz und da sagte ich ihm, dass ich die beiden anderen Wagen auch noch geklaut hätte. Ich hatte sie hier schon ein wenig zurechtgebogen. Es gibt so viele Südkoreaner. Weshalb sollte nur einer an dem Unfallauto interessiert sein? Doch Alex wollte davon nichts wissen. Ach, Er sagte, das kommt raus und da fliegen wir auf. Ich aber sagte, 3x50 Riesen, da hauen wir ab, bis sich wieder alles beruhigt hat. Aber er wollte noch immer nicht und da haben sie ihn erstochen. Er wurde plötzlich laut und stieß mich weg. Ich weiß auch nicht, wie es geschah, aber plötzlich hatte ich das Messer in der Hand und stach zu. Das reicht. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Haben Sie noch etwas zu sagen, bevor ich Sie in Handschellen lege? Also... Das heißt ergo, merken Sie sich das. Und jetzt ist Schluss, ich will nach Hause. Der Mann wurde verhaftet und das Geld in seiner Wohnung sichergestellt. Der Südkoreaner, der den Schrottwagen gekauft hatte, wurde am Zoll angehalten und ebenfalls verhaftet. Da ihm aber nichts nachgewiesen werden konnte und mein Klient auf eine Anzeige verzichtete, durfte er den Unfallwagen mit auf die weite Reise nehmen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der unsichtbare Schatz.